Sommernacht im Labyrinth, bei langsam abgesenkten Scheinen und Tropenluft. Wir sind von Faltern abgesehen allein. Nördlich beginnen wir die Reise, zur Mitte hin ein langer Weg, den wir auf zärtlich kühne Weise langsam scheu erkunden, leg nur deinen Schatten nieder, damit wir in ihm Kühlung finden, solange wir uns immer wieder durch dieselben Pfade winden. Bis du den Kopf gen Süden senkst, wo Hügel hoch zum Himmel streben, auf die du deine Lippen lenkst, bis sachte, unverhohlene Beben mich erschüttern. Ich suche Halt im Buschwerk, in den Zweigen, in deinem Arm, vergrab mich bald in deinem Haar, um dir zu zeigen. Der Weg ist schön, ich gehe ihn gerne. Ich hangel mich hinunter, öffne mich für Geschmack und Duft, ich lerne zu vertrauen, inniglich. Gleiten wir dem Ziel entgegen, wo Keime aus den Tiefen sprießen und Rosen sich aufblühend regen und wir vor Freude überfließen. Doch dann versperrst du mir den Weg zum stark herbeigesehnten Ziel und flüsterst, dass es dir gefiel, wenn ich noch ein bisschen bliebe. Denn wir sind im Labyrinth der körperlichen Liebe.